es sein? Oh, da glänzt auch was. Ja, das ist Metall. Eine Tür. Ich kann es nicht fassen. Ich habe sie gefunden. Da ist noch jemand. Ich werde verfolgt. Zum Teufel. Er darf das hier nicht entdecken, sonst ist alles verloren. Schnell hier weg. Oh mein Gott. Er kommt näher. Ich muss... Nein! Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie: Leonhard Koppelmann. Erster Teil: Christopher Fairfax. Ruhig, Mel. Hey! Ihr beiden da. Da will einer was von uns. Ja, könntet ihr mir sagen, wie ich nach Etiquette St. George komme? Was? Entschuldigung, wäret ihr wohl so freundlich, mir zu sagen, welchen Weg ich nehmen muss? Entschuldigung, wäret ihr wohl so freundlich, mir zu sagen, wo es nach Etiquette St. George geht? Wie vornehm! Könnten wir wohl. Aber ob wir so freundlich sein wollen, das wissen wir noch nicht. Ja, das wissen wir noch nicht, ob wir freundlich sein wollen. Hört mal, ich bin ein Mann der Kirche und ich werde da heute noch erwartet. In dieser einsamen Moorgegend ist es nicht gerade angenehm. Und dazu das Wetter. Nein, Mann der Kirche. Hier ist es ganz und gar nicht schön. Da reitet man oft stundenlang und trifft niemanden, nicht wahr? Da ist es ganz schön einsam. Genau so ist es. Ganz genau so. Wisst ihr es jetzt oder wisst ihr es nicht? Gut. Also hör zu, Mann. Du reitest die Straße weiter hoch, dann kommt eine Abzweigung. Da hältst du dich rechts. Ganz genau, rechts. Und dann kommst du an einem Gefängnis vorbei. Das kannst du gar nicht verfehlen. Da hängen noch drei Käfige mit drei Strauchdieben drin. Besser gesagt mit dem, was die Vögel von ihnen übrig gelassen haben, Priester. Passt auf, dass sie euch nicht gleich da behalten. Und dann immer weiter geradeaus. Ein ganzes Stück, bis du an einen Hügel kommst. Da gabelt sich der Weg. Du musst rechts hinauf. Da musst du rechts hinauf. Auf den Hügel und immer weiter durch den kleinen Wald. Und wenn du da durch bist, dann siehst du es schon. Aber halt dich ran. Wenn die Sheriffs dich nach der Sperrstunde draußen treffen, da kennen die kein Pardon. Ab hinter Gittern für die Nacht. Ja, da machen die auch bei einem Priester wie euch keine Ausnahme. Die sind so. Ja, genau. Ich danke euch. Der Segen des Allmächtigen sei mit euch. Der Segen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Oh, ruhig, Mel. Ruhig, ruhig. Gott sei mit dir. Was wollt ihr? Ich will euch nichts Böses. Schaut her. Ihr seht, ich bin ein Mann Gottes. Mein Name ist Christopher Fairfax. Und? Ich bin fremd in der Gegend. Ist das der Weg nach Etiquette St. George? Was? Ob das der Weg nach Etiquette St. George ist? Meint ihr Edgard? Ja, gut, also dann meinetwegen Edgard. Nein! Nein, ihr seid falsch! Hier könnt ihr nicht weiter. Da kommt ihr in die Steinbrüche und das ist lebensgefährlich. Aber ihr geht doch auch dorthin. Gibt es da nicht vielleicht ein Haus, wo ich die Nacht verbringen kann? Nein! Nein, ich bringe da nur etwas hin und hole eine neue Karre Steine. Da gibt es nur ein paar Unterstände. Ihr müsst wieder zurück, durch den Wald, den Hügel runter und an der Weggabelung, da, wo sich der Weg teilt, da müsst ihr den anderen Weg nehmen, der um den Hügel unten rumführt. Und dann ist es auch nicht mehr weit. Eine gute Stunde bei dem Wetter noch. Das schafft ihr. Dachte ich mir doch, diese ungezogenen Burschen. Was? In der Nähe von Exford habe ich zwei Burschen gefragt. Die haben mich in die Irre geschickt. Ja. Ja, so sind die. Wenn die einen Städter treffen, dann kennen die nichts. Ihr solltet den Sheriff benachrichtigen. Der wird ihnen ihren Streichen zu vergällen wissen. Ach, das nützt doch nichts. Ja, ja, da habt ihr schon recht. Nein, das nützt nichts. Da müsste schon härter durchgegriffen werden. So wie früher. Die Peitsche wäre das Mindeste. Das wäre allzu hart und grausam. Und hilft auch nicht. Ach, meint ihr, Herr? Ich war zur Zeit der großen Prozesse zwar noch ein Knabe, aber ich kann mich noch genau erinnern. Ja, das war was, wie die Peitsche unerbittlich herniedersauste und den Ketzern die Haut in Fetzen schnitt. Und wie sie dann auf die brennenden Scheiterhaufen von Büchern geworfen haben. Das war allzu grausam. Das kann nicht die Strafe sein, die Gott gewünscht hat. Ja, vielleicht lässt euch euer Alter so denken. Denn für einen Priester seid ihr noch ziemlich jung, wenn ihr gestattet, Herr. Und doch alt genug, glaube ich. Ja, mag sein. Heute ist ja alles anders. Ihr jungen Leute werdet zu früh schon etwas und seid dann allzu nachsichtig. Das ist meine Meinung. Was wollt ihr übrigens in Edgard? Ich komme wegen Pfarrer Lacey. Ah ja, natürlich. Gott sei seiner Seele gnädig. Danke. Friede mit dir. Ja. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben. Und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen. Anrührend, der Kleine. Und sehr wirkungsvoll. Ja, was eine gute Inszenierung so alles bewirken kann. Solange das Volk es schluckt. Was bleibt ihm schon anderes übrig? Er müsste das Dorf übrigens inzwischen erreicht haben. Wir werden es bald erfahren. Wie? Ich habe ihm 3 Brieftauben mitgegeben und ihn darauf verpflichtet, uns Rapport zu geben. Sehr klug. Steh, May. Steh schon still. Da seid ihr ja endlich. Ich hab schon den ganzen Tag auf euch gewartet, Hochwürden. Gott zum Gruß. Friede mit dir. Rose. Mit dir auch, Kind. Gebt euch keine Mühe, Hochwürden. Sie ist stumm. Rose, nimm das Pferd von Hochwürden, bring es in den Stall und trockne es mit Stroh ab. Hinten liegt noch ein Ballen. Stumm. Gott stellt jeden auf seine Weise auf die Probe, Hochwürden. Ja, seit ihrer Geburt. Eine arme Waise. Sie ist hier die Magd. Mein Name ist Agnes Budd. Ich bin die Haushälterin. Fairfax. Christopher Fairfax. Ach, Kind, seid so gut. Die Käfige, die da hinten an meinem Sattel hängen. Bitte gebt den Tauben etwas zu fressen und Wasser. Und ihr könnt die Käfige dann am Stall aufhängen. Das kennen Sie. Brieftauben? Ja. Neuerdings können wir die auf Reisen mitnehmen. Ich bringe euch dann gleich zu Pfarrer Lacey, Hochwürden. Wir haben ihn in seinem Schlafzimmer aufgebahrt. Im Sarg, auf dem Bett. Es ist ja nicht viel Platz im Haus. Gut. Ihr seid noch sehr jung für einen Priester, Hochwürden. Habt ihr überhaupt schon mal eine Leiche gesehen? Ich bin zwar noch jung, aber keineswegs unerfahren, Mrs. Budd. Hat das Fleckfieber bei euch hier auch so gewütet? Oh ja, das hat es. Und wie es das hat. Es war bei dieser Epidemie. Ich habe Säuglingen die letzte Ölung gespendet. Unmittelbar, nachdem ich den Eltern die Augen zugedrückt habe. Ich bin durch Dörfer gekommen, in denen kein Leben da mehr zu finden war. Und überhaupt, ich habe auf meinen Wegen durch das Land überall die armen Toten gesegnet, die vor den Stadttoren lagen und die man nicht hineingelassen hat. Ich habe Gesetzlose in ihren Käfigen verfaulen gesehen und im Spital die letzten Gebete verrichtet, während die Kranken um mich herum starben. Also hört mir auf mit meiner Jugend und seid versichert, ich habe mehr als genug gesehen. Nichts für ungut, Hochwürden, nichts für ungut. Ich wollte nur nicht, dass ihr mir vielleicht umfallt. Pfarrer Lacey hätte nämlich schon längst unter die Erde gemusst. Ich danke euch für eure Fürsorglichkeit, Mrs. Budd, aber nun habt endlich die Güte und führt mich zu ihm. Gut, hier entlang, gleich oben hinter der Treppe. Und seid vorsichtig, dass ihr euch den Kopf nicht stoßt. Puh, oh. Wie lange, sagtet ihr, ist es jetzt her, dass er gestorben ist? Eine Woche, Hochwürden. Und es war ziemlich warm für die Jahreszeit. Morgen um 11 soll die Beerdigung stattfinden und damit keine Minute zu früh. Ja, Hochwürden. Was hat er da im Gesicht? Woher stammen die? Was? Na, diese Schnitte, diese Verletzung. Die kann er sich nicht lange vor seinem Tod zugezogen haben. Ach, die sind vom Sturz. Von welchem Sturz? An die 100 Fuß tief ist er wohl gestürzt, haben Sie gesagt. Sie? die ihn gefunden haben, Hochwürden. Captain Hancock, dann unser Küster Mr. Kiefer, der Schmied Mr. Gann und noch ein paar andere. Wann war das? Letzten Dienstag. Am Nachmittag hat er seine dicken Stiefel angezogen, hat seine Schaufel genommen, als er aus dem Haus ging, und dann ist er nicht mehr zurückgekommen. Mittwoch haben sie angefangen, ihn zu suchen. Und am Abend haben sie ihn dann hierher gebracht. Hat er das oft gemacht? Ich meine, so zu Fuß los mit einer Schaufel? Ja, Hochwürden, sein Pferd hat er ja schon vor Jahren verkauft. Gut, dann lasst uns jetzt beten und dann endlich den Sarg verschließen. Und zwar so dicht wie möglich. Wie ihr meint, Hochwürden. Gelobt sei Jesus Christus, unser Herr. Und sein Diener, unser ehrwürdiger Bischof Richard Pohl. Friede auch mit dir, Bruder Thomas Lacey. Möge unser treuer Diener des Herrn in den Armen Christi seine Ruhe finden. Amen. Amen. So. Und jetzt den Deckel. Wenn ihr mir helft? Ja, sicher. Nein, lass das Fenster ruhig auf. Aber der Regen, seht doch, es hat doch schon hineingeregnet. Egal, der Gestank muss erst heraus. Aber Hochwürden. Begleitet mich jetzt hinunter. Habt ihr Tinte im Haus, Papier? Es wären noch einige Fragen zu klären. Fragen? Was meint ihr für Fragen? Keine Sorge, Mrs. Budd. Aber zu meinen Pflichten gehört es, dem Bischof zu berichten. Da will ich mir einige Notizen machen. Und ich will natürlich die Trauerrede vorbereiten. Selbst wenn man den Verstorbenen gekannt hat, keine leichte Aufgabe. Und noch vertrackter, wenn einem wie hier der Betreffende völlig unbekannt ist. Da benötige ich einige einfache Auskünfte. Ach so, na gut. Da könnt ihr euch an den großen Tisch setzen. Das dürfte am besten sein. Rose, bring uns aus dem Arbeitszimmer Papier und Tinte für Hochwürden. Wie kam sie eigentlich zu euch? Wer? Die Stumme. Rose? Ja. Sie ist meine Nichte. Ihre Eltern, also meine Schwester und mein Schwager, wurden kurz nach ihrer Geburt beim damaligen Ausbruch des Fiebers dahingerafft. Ach ja. Das Fieber wütete hier fast schlimmer als das letzte Mal, hörte ich. Es ist immer schlimm. Rose. Ja gut, leg es dorthin. Danke, mein Kind. Du kannst jetzt schlafen gehen. Verzeiht, es klingt dumm und ich sollte es eigentlich wissen, aber wie lange war Lacey der Pfarrer eurer Gemeinde? Im Januar waren es genau 32 Jahre. 32 Jahre. 32 Jahre, Hochwürden. Fast ein Drittel eines Jahrhunderts. Ich habe nur selten von einer so langen Amtszeit gehört. Manch einer wäre froh, überhaupt ein solches Alter zu erreichen. Hatte er denn Familie? Einen Bruder, aber der ist schon vor Jahren gestorben. Und wie lange wart ihr in seinen Diensten? 20 Jahre. Euer Mann auch? Nein, Hochwürden, ich bin schon lange Witwe. Ich habe niemanden außer Rose. Und was wird nun aus euch werden? Jetzt, wo Pfarrer Lacey tot ist? Ich weiß nicht. Es kommt alles so plötzlich. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht möchte uns ja der neue Pfarrer behalten. Ihr vielleicht? Ich? Oh nein, Mrs. Budd. Im Kreis des Bischofs bin ich mit verschiedenen besonderen Aufgaben in der Diözese betraut. Hier bin ich nur gekommen, um die Beerdigung durchzuführen. Und natürlich, um dem Bischof Bericht über die Lage hier vor Ort erstatten zu können. Entschuldigt, ich verstehe euren Schmerz und eure Sorge, aber ich kann euch da nicht helfen. Habt ihr übrigens eine Vorstellung, warum nicht ein Priester aus der Gegend die Trauerfeier leitet? Entschuldigt mein Verhalten, Hochwürden. Es ist alles so plötzlich und so viel. Was soll ich sagen? Pfarrer Lacey pflegte keinen Umgang mit den anderen Gemeindepfarrern in den benachbarten Tälern. Warum nicht? Wisst ihr einen Grund? Immerhin, es ist eine einsame, karge Gegend, da läge es doch nahe, wenn... Nein, nein, er ist eigene Wege gegangen. Was soll das heißen, eigene Wege? Nun ja, eigene Wege halt. Es gibt nur einen Weg, den der Wahrhaftigkeit, den Weg Gottes. Alles andere wäre Ketzerei, Mrs. Budd. Hochwürden, versteht doch, dazu kann ich nichts sagen. Über solche Dinge steht mir kein Urteil zu. Nun gut, und wie war es mit der Gemeinde? Wie war da sein Verhältnis? Doch, gut. Die meisten mochten ihn, vielleicht nicht alle, aber das ist doch wohl immer so, oder? Gewiss, ja, sicher. Nun, ich werde sagen, dass er sein Leben im Dienste Gottes geführt hat. Das bringt es wohl zum Ausdruck. Sag noch, wie alt war er eigentlich? Alt, Hochwürden alt. 56. Aber noch sehr rüstig. Und mehr als die Hälfte seines Lebens hat er hier verbracht. Bemerkenswert. Er muss gern hier gelebt haben. Oh ja, das hat er. Oh ja. Mrs. Budd? Ihr werdet hungrig sein. Hochwürden, ich habe euch was zubereitet. Ich werde es auftragen und gestattet, dass ich mich dann zurückziehe. Ihr habt ja sowieso zu arbeiten. Nun, einen Moment. Junge? Ja, hochwürdigster Herr? Du hast sehr gut vorgetragen. So gütig, Herr Bischof. Holt euch etwas Süßes aus der Klosterküche. Sagt, ich schicke euch. Oh, vielen Dank, Euer Exzellenz. Ein aufgewecktes Bürschchen. Genau wie Christopher Fairfax, als er zu uns kam. Ja. Und wenn er sich auf dieser Mission bewährt, dann steht seiner Berufung zum Offizial oder Gerichtsvikar nichts mehr im Wege. Aber warten wir es ab. Das ist eine heikle Aufgabe. Lacey hatte die einzige vollständig erhaltene Sammlung? Er besaß sämtliche Protokolle und Schriften der Gesellschaft für Altertumsforschung. Es hieß doch, alle seien verbrannt worden. Bis auf dieses eine Exemplar, Clifford. Und das habe ich dem alten Lacey anvertraut, weil ich ihn seit Studientagen kannte, gut zu kennen glaubte, muss ich heute sagen. Du hast mir nie davon erzählt. Niemand durfte davon wissen, nicht einmal du, mein treuer Freund. Es wäre zu gefährlich gewesen. Ich habe sie ihm nur unter der Maßgabe anvertraut, dass er sie sicher wegschließt und einfach vergisst. Und dann fängt er an, darin zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Woher weißt du davon, dass er das getan hat? Du weißt schon, wer war in Adequate und hat in meinem Auftrag ein paar kleine Nachforschungen angestellt. Man steckt halt nicht in den Menschen drin. Selbst du nicht, Richard. Ich hätte sie einfach hier verstecken sollen. Aber wenn man sie hier finden würde, würdest selbst du als Ketzer auf dem Scheiterhaufen enden. Ja, ja, aber wenn die Bücher jetzt irgendwie dort auftauchen, könnte das auch unsere ganze Agenda gefährden. Mein Gegenspieler in der Kurie. Erzbischof Hutchinson. Wer sonst? Joseph Maria Hutchinson. Der ehrenwerte Erzbischof von Cumberland, ausgerechnet Cumberland. Der wartet doch nur auf eine Gelegenheit, mich zu vernichten und Exeter zu bekommen. Richard. Er hat uns kürzlich nochmal offiziell gedroht wegen der Priesterakademie. Nur weil wir einige wenige bescheidene Experimente zugelassen haben. In den Augen nicht weniger unserer Brüder fordern wir so indirekt zur Beschäftigung mit der alten Zeit auf. Für jemand wie Joseph Maria muss das eine Aufforderung zur Ketzerei und Selbstaufgabe gleichkommen. Und so eine Steilvorlage lässt er sich nicht entgehen. Aber du weißt doch selbst, nur durch diese vorsichtige Öffnung können wir unseren Führungsanspruch sichern. Sensible Erneuerung, eine intelligente Anwendung der Fundstücke, ein Kulturwandel zu mehr Selbstverantwortung hin, ein Change, wie man es in den alten Zeiten wohl nannte. Change. Wir können doch nicht einfach so weitermachen wie bisher. Als ob um uns herum nichts passieren würde. Und wir achten doch trotzdem streng darauf, dass niemand je vergisst, wo seine Grenzen sind. Und du weißt, dass ich da auch sehr streng sein kann, Clifford. Selbstverständlich. Aber beruhige dich jetzt wieder, Richard. Ach, es regt mich einfach auf, wenn intelligente Leute, und Hutchinson ist intelligent, und die anderen von seinem Kreis auch nicht begreifen wollen, dass nur die vorsichtige Erforschung der Vergangenheit, die Stärkung der Selbstverantwortung und damit auch der Kreativität unsere einzige Chance sind, sich dem Wandel der Gesellschaft, vor allem aber der wachsenden technologischen Überlegenheit des Nordkalifats zu stellen. Die Mauer wird immer brüchiger. Du weißt, was unser Gesandter aus Paris berichtet hat? Wie weit inzwischen das Nordkalifat fortgeschritten ist? Ja, Schießpulver und Sprengstoff allein reichen bald nicht mehr, sie aufzuhalten. Deshalb befördern die Bischöfe dort schon lange einen vorsichtigen Wandel in den Klöstern. Sie bilden dort Priester zu sogenannten Changemastern aus und schicken sie in die Klosterschulen, um so die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen. Wir im Norden waren in dieser Hinsicht halt immer zurückhaltender. Himmel! Herrgott nochmal! Sollen wir aus Angst vor den Herausforderungen oder aus Blindheit einfach den Kopf in den Sand stecken? So einer wie der Bischof von Cumberland wird das nie begreifen mit seinen alten konservativen Prinzipien. Richard. Dem ist es ja schon zuwider, dass wir diese Themen überhaupt in der Kurie ansprechen. Ich weiß. Wir müssen nur weiterhin vorsichtig agieren. Du darfst deine Gegner nicht unterschätzen, Richard. Dieser Fairfax ist wirklich zuverlässig. Ja? Er war einer der besten Absolventen der Akademie. Gut ausgebildet und trainiert. Klug, gebildet, diszipliniert. Und körperlich in hervorragender Verfassung. Könnte jederzeit als Soldat kämpfen. Hoffen wir trotzdem, dass er das nicht muss. Notizen von Christopher Fairfax. Priester im Kapitel und im Dienste des ehrwürdigen Bischofs Richard Pole an der Kathedrale zu Exeter. 8. April des Jahres unseres auferstandenen Herrn 1468. Im Auftrag unseres ehrwürdigen Bischofs bin ich noch vor Anbruch des Tages nach Ellicott St. George in Wessex aufgebrochen, um den dort verstorbenen Bruder Thomas Lacey zu beerdigen, die Messe zu lesen und die Kirchenbücher zu holen. Das Dorf und das Pfarrhaus machen einen heruntergekommenen und ärmlichen Eindruck. Offensichtlich hat auch hier das Fieber in der Vergangenheit heftig gewütet. Im Haus des Pfarrers leben seine Haushälterin Mrs. Agnes Budd, eine verschlossene Frau Anfang 40, die sehr misstrauisch zu sein scheint, und eine stumme Magd. Bemerkenswert ist vielleicht, dass das Pfarrhaus trotz seines insgesamt mehr als bescheidenen Eindrucks an allen Türen neue Schlösser hat. Ja? Hochwürden? Ja, so kommt doch herein. Ich wollte nur sagen, dass ich euch im Arbeitszimmer das Sofa zum Schlafen gerichtet habe. Ich hoffe, das ist bequem genug. Ja, es wird schon reichen. Oben sind ja nur die zwei Kammern, die eine, die sich Rose und ich teilen, und die andere, in der der Pfarrer liegt. Natürlich, wir könnten den Sarg auf den Boden stellen, dann könntet ihr auch... Nein, danke. Es wird für eine Nacht schon so gehen. Keine Umstände, bitte. Wie ihr wünscht, Hochwürden. Dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Einen Moment noch, Mrs. Budd. Hier, das Tintenfass, es hat eine so seltsame Form. Geschickt. Die Tinte sammelt sich an den Seiten, weil hier in der Mitte eine Wölbung ist. Ich habe dergleichen noch nie gesehen. Auch das Glas selbst, schwer und geriffelt. Wisst ihr, wo das herkommt? Nein, das weiß ich nicht. Es scheint alt zu sein, antik vielleicht. Was meint ihr? Das dürft ihr mich nicht fragen, Hochwürden. Ich kenne mich da nicht aus. Na, ist ja auch nicht wichtig. Gute Nacht, Mrs. Budd. Gute Nacht, Hochwürden. Ach... Ja? Fast hätte ich es vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Stadt ist. Wie was ist? Na, das mit der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaf. Wie soll es schon sein? Ganz normal. Ich bin nach dem ersten Schlaf so gegen Mitternacht gut 1 bis 2 Stunden wach, bevor der zweite Schlaf kommt. Was soll daran anders als auf dem Land sein? Hier im Dorf, da verlassen die Menschen zwischen dem ersten und zweiten Schlaf zuweilen sogar ihre Häuser, unterhalten sich und arbeiten. Ich wollte das nur sagen, damit ihr euch nicht wundert. Was? Aber es ist doch Sperrstunde. Die interessiert hier niemanden. Und der Sheriff? Der sitzt doch in Exford. Na denn, das ist dann doch bemerkenswert. Der Pfarrer hat dann auch immer in seinem Zimmer gearbeitet. Und zuweilen war er auch draußen. Gut, ich danke euch, Mrs. Budd. Ich hätte mich wohlmöglich wirklich sehr erschreckt. Hochwürden? Ja, Mrs. Budd? Was ist denn noch? Der Pfarrer, also Pfarrer Lacey. Ja? Was ist mit ihm? Er hat mir erzählt, es habe eine Zeit gegeben, in der es keinen ersten und zweiten Schlaf gab. Stimmt das? Nun, darüber sollte man eigentlich nicht sprechen, denn es ist bekanntermaßen verboten. Aber es scheint so zu sein, dass es tatsächlich in den Jahren vor der Apokalypse eine Zeit gegeben hat, in der die Menschen in England nur den einen Schlaf kannten und nicht wie wir den ersten und den zweiten. Warum fragt ihr? Nichts weiter. Es fiel mir nur ein. Gute Nacht, Hochwürden. Gott mit dir. Nein! Nein! Nein! Nicht! Nein, nein! Hochwürden, alles ja. In Ordnung? Gewiss, danke. Es geht schon. Ihr habt geschrien, Hochwürden. Ja, ich habe nur schlecht geträumt. Kommt nur rein, Mrs. Budd. Ich habe euch 2 Kerzen mitgebracht, falls ihr Licht braucht. Danke, das ist sehr freundlich. Geht's wieder? Der lange Ritt, ich bin es offensichtlich nicht gewohnt. Und dann diese Stimmen draußen vor dem Fenster. Es geht ja zu wie in einem Taubenschlag. Wie spät ist es eigentlich? Gerade hat die Uhr 2 geschlagen. Unglaublich. Es ist die Stunde, in der auch der Pfarrer aufgearbeitet hat. Woher wisst ihr das? Ich habe ihn immer gehört, wie er umherging. Manchmal fiel ihm ein Buch aus der Hand auf den Boden. Wisst ihr, was er gelesen hat? Kennt ihr seine Bibliothek? Ich kann nicht richtig lesen. Gerade nur ein bisschen. Ach so, schade. Dann haltet mal die Kerzen hier. Wollen mal schauen. Was haben wir denn da? Interessant. Die Oxford-Studienreihe zur Apokalypse. Der Sündenfall. Die Sintflut. Sodom und Gomorra. Da. Die sieben Engel mit den Schalen des Zorns. Schon einmal davon gehört? Nein, Hochwürden nie. Da hat er etwas markiert. Und er hat sie versammelt an einem Ort, der da heißt auf Hebräisch Harmageddon. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze. Und ward ein solches Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind. Solch Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Was ist das? Es ist aus der Offenbarung des Johannes. Schon merkwürdig. Warum? Naja, in der Bibliothek eines Bischofs, da würden mich solche Werke nicht wundern. Aber hier, bei einem Dorfpfarrer, das ist schon ein wenig überraschend. Moment. Was habt ihr? Das ist ja ganz und gar unglaublich. Was ist unglaublich? Mrs. Butt, es ist außerordentlich wichtig, dass ihr mir nichts verheimlicht und die volle Wahrheit sagt. Ihr habt wirklich nicht gewusst, was Pfarrer Lacey hier in seinem Arbeitszimmer tat und was er gelesen hat? Nein, ich habe doch gesagt, dass ich nur ganz wenige Worte lesen kann. Der Pfarrer hat es außerdem nicht gerne gesehen, wenn Rose oder ich in sein Arbeitszimmer kamen. Wir durften sauber machen, aber da war er immer dabei. Alleine wollte er uns hier nicht sehen. Für uns war das ganz selbstverständlich. Es war ja sein Zimmer. Hier hat er auch ein neues Schloss angebracht. Seht ihr? Unglaublich. Was erregt euch daran so? Was ist denn da draußen los? Das ist in Etikett ganz normal, dass die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Schlag zur Verrichtung allerlei Arbeiten genutzt wird. So hat es ja auch der Pfarrer gehalten. Was habt ihr denn nur? Nichts, nichts. Schon gut. Es ist nur... Es ist eine sehr bemerkenswerte Bibliothek. Sehr bemerkenswert in der Tat. Lasst mir bitte die Kerzen hier. Ich werde noch ein wenig studieren und an meiner Predigt arbeiten. Wie ihr meint, Hochwürden. Dann darf ich mich wieder zurückziehen? Jawohl, Miss Butt. In der Bibliothek des verstorbenen Pfarrers Lacey habe ich sehr viele Werke über die Apokalypse gefunden. Das ist für sich schon außergewöhnlich. Aber dann habe ich die, bis auf einen Band, komplette Sammlung der Arbeiten der Verbotenen Gesellschaft für Altertumsforschung entdeckt, die eigentlich alle nach den Prozessen verbrannt sein sollten. Ferner gibt es hier das ebenfalls verbotene Buch Et Antiquitatum Anglica von Dr. Nicholas Shadwell über die Ruinenstätten in England. In mehreren Schränken und Vitrinen sind verschiedene Gegenstände aufbewahrt, deren Besitz nach den Regeln unserer heiligen Kirche streng verboten ist. Es sind eindeutig Relikte aus der heidnischen Zeit vor der Katastrophe, so wie sie in dem Schrank in dem Schulgebäude bei der Kathedrale zur Anschauung und Schulung der Priester streng verschlossen aufbewahrt werden. Unter anderem konnte ich folgende Dinge identifizieren. Ein Teller aus Porzellan mit dem Bild eines königlichen Brautpaares und der Aufschrift Kate und William. Eine Hose für ein sehr kleines Kind aus dem Material, das man in der antiken Zeit wohl Plastik nannte und das außen mit einem Storch bemalt ist, der ein Tuch mit einem Säugling im Schnabel trägt. Innen ist es mit einem mir unbekannten, grobporigen, weichen Stoff gefüttert. Dann eine bemalte Schachtel mit bunten Klötzchen aus einer festeren Version dieses sogenannten Plastiks, die sich miteinander zusammenstecken lassen. Ferner altes Geld, also viele verschiedene dünne Kärtchen aus wieder eben diesem Material. Dann eine fleischfarbene Puppe daraus, ohne Augen und Haare. Einige weitere Artefakte kann ich nicht einordnen und ihr Sinn und Nutzen ist mir gänzlich unbekannt. Es fällt allerdings auf, dass die meisten Gegenstände aus diesem Plastik genannten heidnischen Material sind. Nun, angesichts dieser Befunde steht zu befürchten, dass Pfarrer Lacey einer dieser Ketzer war, die sich der verbotenen Altertumsforschung verschrieben haben. Möge der Allmächtige trotzdem seiner armen, verlorenen, sündhaften Seele gnädig sein. Ein Objekt muss ich in diesem Zusammenhang noch besonders erwähnen, da es in einer Vitrine einen eigenen, hervorragenden Platz hat. Es wurde mir einmal im Unterricht beschrieben, aber ich habe noch nie zuvor eines gesehen. Es handelt sich um ein flaches, schwarzes Objekt, das ganz aus Glas zu sein scheint und etwa so groß wie eine Hand ist. Unsere Lehrer haben gesagt, dass unsere Vorfahren in der Zeit vor der Apokalypse diese Geräte genutzt haben sollen, um miteinander über weite Strecken hinweg in Kontakt treten zu können. Und auch wenn ich einen solchen Apparat noch nie gesehen habe, so bin ich mir doch sicher, dass es ein solcher ist. Denn auf einer der Seiten prangte das verabscheuungswürdige und endgültige Symbol für die Hybris und Blasphemie unserer Vorfahren. Der angebissene Apfel. Zeitweise verliert der US-Leitindex fast 1600 Punkte. Am Ende des Handels dann gestern Abend die Kurse nochmals. Die US Treasury sinkt auf den tiefsten Stand seit 1977. Man hat massive Angst, dass eben die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzt. Guten Morgen, Hochwürden. Guten Morgen, Mrs. Butt. Habt ihr noch euren zweiten Schlaf bekommen? Nein, ich habe noch ein wenig die Bücher des Pfarrers studiert und dann meine Predigt vollendet. Dann kann ich jetzt dem Küster Bescheid geben? Wenn es nach mir geht, ja. Gut. Ach, sagt, gibt es jemanden in der Gemeinde, der für gewöhnlich die Lesung übernahm? Lady Durston. Für ihre Familie ist die erste Reihe reserviert. Sie kommt fast immer. Ich nehme an, dass es auch heute so sein wird. Ach, da ist ja schon Mr. Kiefer, der Küster. Ich bin in der Küche, falls ihr mich braucht. Hochwürden. Mr. Kiefer, sagt, hatte der Pfarrer Lieder, die er besonders gerne mochte? Nicht, dass ich wüsste. Gut, so mag denn ein feste Burg gesungen werden. Das scheint mir angemessen zu sein. Wie ihr meint, Herr. Und für die Lesung habe ich den ersten Brief an die Korinther ausgewählt. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Was meint ihr? Eine gute Wahl, Hochwürden. Gut denn. So wollen wir beginnen. Lasst mich allein, damit ich mich jetzt ankleiden kann. Verzeiht, Hochwürden, nur eine Bemerkung. Was ist? Es regnet in Strömen. Ja, und? Ich meine ja nur. Ist gut. Läutet die Totenglocke, derweil ich mich umkleide. Aber es sind ja, wie ich gesehen habe, nur einige wenige Schritte zur Kirche. Die Sargträger mögen ihres Amtes walten und den Sarg hinuntertragen. Ich werde den toten Bruder dann gleich auf seinem letzten Weg zur Kirche begleiten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Amen. Amen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Amen. Lasset uns beten. Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lady Durston, wenn Sie bitte vor die Gemeinde treten würden. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen. Und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um von Pfarrer Thomas Lacey Abschied zu nehmen, der im Alter von 56 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Durch einen schrecklichen Unfall. Durch einen schrecklichen Unfall. Das ist doch die Höhe. Bitte, bitte, liebe Schwestern und Brüder. Pfarrer Thomas Lacey, der im Alter von 56 Jahren durch einen schrecklichen Unfall aus dem Leben gerissen wurde, sein Tod erinnert uns daran. Unfall? Unfall? Unfall ist falsch. Schlicht und einfach falsch. Seid doch still! Nein, ich werde nicht schweigen. Ihr alle hier, ihr solltet schweigen und die Wahrheit erkennen, die so klar vor euch allen liegt. Hören Sie mal! Meine Schwestern, Brüder, bitte, bitte besinnt euch doch des Ernstes unserer Zusammenkunft. Wacht auf, bevor es zu spät ist. Wacht auf! Das geht, wacht auf! John Henker! Jetzt lass mich! Papa. Bitte! Jetzt lass mich! Beruhigt euch! Da erst wenn ich die Wahrheit ist, euer lieber Pfarrer ist... Ja, John, hey. Werde ich mit dieser Faust und meinen Männern dafür sorgen, dass ihr es... John, jetzt raus mit euch! Aber flott, bevor ich die Heiligkeit des Todes und mich selber vergesse! Bringt eure Sache jetzt zu Ende, Hochwürden. Spart euch die Predigt. Wir alle kannten den alten Thomas Lacey. John Hancock. Ja, ist doch so. Gut. So wollen wir es dann bei der Einsicht belassen, dass der Herr jeden von uns zu jeder Zeit zum letzten Gericht rufen kann. Lehre uns also dies zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Amen. Lasst uns nun, während wir den Pfarrer zu seiner letzten Ruhestätte geleiten, das alte Lied anstimmen, ein feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Berg und Wachen. Nachdem es dem allmächtigen Gott nach seiner weisen Vorsehung gefallen hat, die Seele unseres entschlafenen Bruders Thomas Lacey aus dieser Welt zu sich zu nehmen, legen wir sein Leib in Gottes Acker. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. In Erwartung der Auferstehung am jüngsten Tage und des Lebens der zukünftigen Welt durch Jesum Christum, unserem Herrn. Amen. Hochwürden, Mr. Fairfax, hier sind wir alle. Ach so. Ich dachte, der Leichenschmaus wäre im Pfarrhaus. Nein, hier in der Kirchenscheune. Hier ist mehr Platz. Kommt rein. Ihr seid ja klitschnass, aber das trocknet bestimmt schnell am Feuer. Ich sehe Mr. Kiefer nicht. Ich bräuchte ihn. Ich gehe ihn holen. Hochwürden. Paul Fischer mein Name. Gut gemacht. George Revel. Sehr angemessen Ihre Worte, Hochwürden. Und das hier ist George Rogan. Wirklich? Paul und George haben recht. Ich hätte gern die ganze Predigt gehört. John Gann heiße ich, Schmied hier im Ort. Schade, aber gut gemacht, Hochwürden. So etwas. Bisher, ich sage ja immer zu meiner Mary, aber auch sonst, ich sage immer, also eine gute Predigt, ihr wisst, nicht wahr? Also eine gute Predigt, bei der alles so richtig ist, wie es sein soll, so richtig ist, wenn es richtig ist, also eine Predigt, die hört unser einer, sag ich auch der Mary, die hört unser einer. Danke. Gott segne euch. Es war der Wunsch Ihrer Exzellenz des Bischofs, euch seinen Schmerz über den Verlust eures langjährigen Hirten zu übermitteln. Möge Pfarrer Lacey seine verdiente Ruhe genießen. Amen. Amen. Amen. Wir haben gerade über den Kerl gesprochen, der in der Kirche rumkrakeelt hat, Hochwürden. Und? Wer war das? Niemand kennt ihn. Er Ist jedenfalls nicht von hier. Und er hat sich schnell aus dem Staub gemacht. Das war nicht nur einer, das waren zwei. Hab's genau gesehen. Was soll's? Captain Hancock hat ja gleich das Richtige gemacht. Captain Hancock? Na, der Große, der Bulle, der Begleiter von Lady Durston. Weiß der Teufel, was die an ihm findet. Aber wer weiß, was der Teufel denkt. Überhaupt, wer weiß, ob der Teufel überhaupt denken kann. An was er denkt. Also keiner weiß, was die an ihm findet. Na, Geld! Sie müssen wissen, Hochwürden, Captain Hancock ist der reichste Mann in der ganzen Gegend. Der reichste Mann. Jawohl. Und wenn ich sage reich, dann meine ich auch reich und nicht irgendwie ein bisschen mehr Geld. Nein, reich ist bei John Gant, das bin ich, Hochwürden. Reich ist bei mir, also wie auch meine Mary sagt, reich ist wirklich reich. Ihm gehören nicht nur die Webereien, sondern auch die Steinbrüche. Vielleicht habt ihr ja die Sprengung gehört. Sprengung? Ich dachte, es wäre ein Gewitter. Ach was? Nein, das sind die Sprengungen in den Steinbrüchen. Gefährliche Sache. Übrigens, was kann er gemeint haben, dieser Fremde? Dass der Tod von Pfarrer Lacey kein Unfall gewesen ist. Ja, was schon? Dass ihn sich die Teufel geholt haben. Die Teufel? Ja, ja. Die Teufel am Teufelsstuhl. Und was ist der Teufelsstuhl? Na, da ist er doch gestürzt. Eine schreckliche Gegend. Einsam, verrufen. Achtet nicht auf das Geschwätz von dem alten Einfallspinsel, Hochwürden. Paul Fischer, du bist eine Nervensäge. Ich? Eine Nervensäge? Ha! Es gibt Teufel, Schwester Mercy. Es gibt Teufel. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Ketzer. So ist es doch, Hochwürden. Es gibt das Böse in der Welt, mein Bruder. In welcher Form auch immer. Das ist sicher. Seht ihr, genau so ist es. Das Böse ist immer und überall. Also hütet euch. Sir? John Hancock, Hochwürden. Darf ich vorstellen, Lady Sarah Durston von Durston Court. Sehr erfreut. Warum der Captain immer mein Haus mit meinem Namen im selben Atemzug nennen muss, fiel mir nicht in den Kopf. Manchmal glaube ich, dass er das für meinen vornehmlichen Reiz hält, dass ich eine vermeintliche Großgrundbesitzerin bin. Dabei ist Durston Court eigentlich pleite. Ihr wisst sehr gut, dass das nicht stimmt, Milady. Ihr seid mir um eurer selbst willen lieb und treu. Ach was, Schmeichler. Sehr freundlich, dass ihr den langen Weg von Exeter bis zu unserer kleinen Kirche auf euch genommen habt, Hochwürden. Und das bei dem Wetter. Bischof Richard Pole, Gottes Segen ruhe auf ihm, wünschte es. Mir war es eine Ehre und der Besuch wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und vielen Dank für die Lesung, eure Ladyschaft. Sie hat das sehr gut gemacht, wie immer. Das habe ich ja auch schon gesagt, nicht wahr, Sarah? Werdet ihr noch lange im Tal bleiben, Mr. Fairfax, Christopher Fairfax. Ach ja, werdet ihr also noch lange bleiben? Leider muss ich heute noch abreisen. Schade. Geistreiche Gesellschaft findet man hier nicht so oft. Nein. Und Gleichaltrige schon mal gar nicht. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber wenn ihr abreisen wollt, Sir, dann tut es gleich. Um diese Jahreszeit führt nur die eine Straße aus dem Tal und die kann bei starkem Regen, so wie jetzt, heimtückisch sein. Ein kluger Rat, Sir, danke. Ich muss mich nur noch um die Kirchenbücher kümmern und dann will ich los. Und danke, dass ihr den Schreihals gebändigt habt. Gern geschehen. Niemand scheint ihn hier zu kennen? Hab ihn auch mein Lebtag nicht gesehen. Das werde ich auch nie wieder, da bin ich mir sicher. Ich habe ihm gesagt, dass wenn er sein Maul nicht halten kann, ich mit meiner Faust und meinen Männern dafür sorgen würde, dass er es hält. Ach, John, bitte. Warum sollte er denn sein Maul halten? Nun, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Hochwürden. Es wurde so manches geredet. Über Pfarrer Lacey. Der war ja so gebildet, wie der gebildet war. Ja, ja, wirklich. Und er kannte das Tal, wie seine Westentasche. Jeden Zoll, einfach alles, jeden Zoll. Ja. Ist überall hingegangen und hatte immer seine kleine Schaufel und einen Sack dabei, falls er was findet. Und zu den Kindern in der Schule war er sehr gut. Er hat ihnen richtig was beigebracht. Und er hat ihnen immer einen Schilling gegeben, wenn sie ihm etwas mitgebracht haben. Meinem Jungen hat er sogar mal eine Krone gegeben, weil es etwas Besonderes war. Besonderes? Was meint ihr? Er hatte so eine Art Puppe gefunden, ohne Augen. Ruhe, schwatzt nicht so viel. Ja, es stimmt, Hochwürden. Der alte Lacey hatte ein Faible für, sagen wir, diesen Krimskrams aus alten Zeiten. Und da haben die Leute zuweilen angefangen zu reden. Weil es doch eigentlich verboten ist. Und dass wir die Heilige Schrift nicht so geachtet haben sollen. Er soll mal gesagt haben, dass nicht alles, was die Kirche lehrt, aus der Heiligen Schrift stamme. Aber das glaube ich nicht. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Und der Bischof soll mal einen Priester geschickt haben, sagt man. Unerkannt, geheim, um seine Predigten zu überwachen und ihn auszuhorchen. Wegen Ketzerei. Papperlapapp-Gerede. Das glaube ich niemals. Der Bischof hätte es mir gesagt. Seht ihr, da habt ihr es. Wir haben Hochwürden schon viel zu lange aufgehalten. Denn wenn ihr bei dem Wetter noch nach Exford wollt, müsst ihr jetzt los. Ja, danke. Ihr habt recht. Aber habt ihr vielleicht den Küster gesehen? Hochwürden? Mr. Kiefer erwartet euch in der Kirche. Tja, dann will ich mal. Milady Durston, Mr. Hancock, ihr alle, Gott sei mit euch. Mr. Kiefer? Mr. Kiefer? Wenn jetzt die Bücher... Gibt's doch nicht, dass hier jemand... Mr. Kiefer, was macht ihr denn hier in der Sakristei? Sie sind weg. Was ist weg? Die Kirchenbücher. Sie sind weg. Was? Sie müssen hier drin sein. Sie waren immer hier drin. Mit all den anderen Sachen. Unter Verschluss. Sie sind weg. Vielleicht hat der Pfarrer sie woanders hingelegt. Ich habe schon überall. Überall. Ich habe die ganze Sakristei abgesucht. Hochwürden, Sie sind nicht da. Nun, nun, nun. Beruhigt euch. Das ist kein Grund für Tränen, Mr. Kiefer. Aber ich habe solche Angst. Warum denn? Weil doch alle Bücher weg sind. Alle vier. Das Älteste reicht mehr als 1000 Jahre zurück. Pfarrer Lacey hat mich immer ermahnt, ganz behutsam zu sein. Er sagte, die Bücher seien von unschätzbarem Wert. Jemand muss uns bestohlen haben. Aber Mr. Kiefer, wurde denn hier etwas aufgebrochen? Nein. Hochwürden, nein. Eben. Der Pfarrer wird sie an sich genommen haben. Schafft ihr Ordnung. Ich gehe noch mal ins Pfarrhaus zurück. Vielleicht weiß Mrs. Bart mehr. Hochwürden, ein Unglück ist geschehen. Der schreckliche Regen hat die Straße nach Exford aufgeweicht und dann ist eine Schlammlawine niedergegangen und hat sie endgültig unpassierbar gemacht. Ist jemand verletzt worden oder schlimmer? Nein, wohl nicht, aber das heißt, dass ihr euch auf einen etwas längeren Aufenthalt hier einstellen müsst, bis John Hancocks Männer die Straße wieder freigemacht haben. Ich, Johannes, hörte hinter mir eine große Stimme, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu allen Gemeinden. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und ich sah 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohne gleich. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. 9. April im Jahre 1468 unseres auferstandenen Herrn. Der erste Tag nach meiner Ankunft in Ettiket St. George. Es ist offensichtlich, dass der Pfarrer Irrlehren gefolgt ist. Als Kind habe ich miterlebt, was fanatisierte Priesterseminaristen und andere alles an Grausamkeiten bei ihrem Kampf gegen Ketzer verübt haben. Die Leute im Dorf sind brav, so will es mir jedenfalls scheinen. Ihnen soll deshalb ein solches Schicksal erspart bleiben. Sie sollen nicht für die Verfehlung ihres Pfarrers leiden müssen. Gott stehe mir bei. Der Tag begann mit der Beerdigung von Pfarrer Lacey, dem eigentlichen Grund für meine Anwesenheit hier. Wurde aber jäh durch einen Krakehler gestört. Er behauptete, der Pfarrer sei keines natürlichen Todes gestorben, wurde dann aber von John Hancock aus der Kirche geworfen. Hancock ist ein grober, vierschrötiger Mann, der offensichtlich der reichste Mensch hier vor Ort ist und vielen Arbeit gibt. Ihm gehören die Steinbrüche. In seiner Begleitung befand sich Lady Sarah Durston, eine energische, selbstbewusste, ausgesprochen schöne, feingliedrige Frau mit roten Haaren von höchstens 30 Jahren. Sie ist wohl früh verwitwet. Wie sie mit diesem Captain Hancock verbunden ist, ist mir noch unklar. Der grobe, deutlich ältere Kerl scheint jedenfalls nicht richtig zu ihr zu passen. Nach dem Leichenschmaus stellte sich heraus, dass die Kirchenbücher, 4 große Folianten, verschwunden sind. Sehr merkwürdig, weder der Küster, ein Mr. Kiefer, noch die Haushälterin Mrs. Budd können sich das erklären. Gottbestimmt habe ich jetzt Zeit, diesen schweren Verlust genauer zu untersuchen, denn der permanente Regen hat die Straße nach Exford bis auf Weiteres unpassierbar gemacht. Ich bleibe daher erstmal im Pfarrhaus wohnen. Ja? Hier arbeitet schon wieder alte Pfarrer, Hochwürden, Fairfax. Immer in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaf. Braucht ihr noch eine Kerze? Ja, das wäre gut, Mrs. Budd. Sagt, habt ihr noch einmal wegen der Bücher geschaut? Jeden Winkel habe ich abgesucht. Nichts. Es ist wirklich unerklärlich. Ja, in der Tat. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Nach meiner Rückkehr habe ich das Schlafgemach des Pfarrers durchsucht, in der Hoffnung, die Kirchenbücher vielleicht dort zu finden. Vergebens. Stattdessen fand ich den im Arbeitszimmer fehlenden Band der Schriften und Protokolle der Verbotenen Gesellschaft für Altertumsforschung. An einer Stelle steckte ein Lesezeichen. Ich habe das Buch dort aufgeschlagen und die Abschrift eines Protokolls einer Sitzung des engsten Krisenstabes einer Regierung der vorapokalyptischen Zeit gefunden. Dieses Protokoll wurde offenbar auch auf einer Sitzung der Gesellschaft für Altertumsforschung besprochen, die von einem gewissen Dr. Nicholas Shadwell geleitet wurde. Ich habe nicht alles verstanden, aber es hat mich tief erschüttert. Der Inhalt ist verstörend. Es beginnt mit einer Jahreszahl, die aus der mit der Katastrophe vergangenen Zeitrechnung stammt. 1. Juni 2022. Gibt's irgendwo noch Wasser? Ja, nehmen Sie doch meins. Dankeschön. Gerne. Das ist nett. Eine Hitze ist das. Und das am 1. Juni. Oh, ja. Bullenhitze. Wir wollten schon längst am Meer sein. Maggie ist vorausgefahren mit den Kindern. Tja, daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen, Tom. Ach was, Geschwätz. No. Früher hat es auch schon solche Sommer gegeben. Aber nicht schon Anfang Juni. Ich fürchte, Mrs. Cook hat recht. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Darf ich Ihnen vielleicht etwas vorspielen, bis die Frau Premierministerin hier eintrifft? Was denn? Ich habe da einige Aussagen von führenden Fachleuten und Experten gesammelt, die sich zu den allgemeinen Zukunftsrisiken und ihren Folgen für unsere Zivilisation äußern. Macht euch die Erde untertan, steht als Gotteswort im ersten Buch des Alten Testaments. Wir haben es gehört und es dann offenbar übertrieben. Und gezüchtet, was wir brauchen, und ausgerottet, wofür Menschen keine Verwendung haben. Mittlerweile sind 36% aller Säugetiere auf der Erde Menschen, 60% Nutztiere, wie sie Menschen sich zum Arbeiten halten und zum Aufessen. Und ganze 4% sind noch wildlebend. Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Es ist die wichtigste Handelsroute der Welt und einer ihrer gefährlichsten Krisenherde. Im südchinesischen Meer streitet sich die aufstrebende Militärmacht China mit ihren Nachbarstaaten und der alten Welt- und Pazifikmacht USA. Die 3,6 Millionen Quadratkilometer Meer, etwa 10-mal die Fläche Deutschlands, sind durchzogen von Schifffahrtsstraßen. Das Meer ist reich an Fischen. Im Boden vermutet man Öl und Gas. Über diese Route verlaufen große Teile des europäischen Handels mit Asien. Öl aus dem Nahen Osten für China und Japan muss hier durch. Ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs. Wer das südchinesische Meer beherrscht, hat die Macht über dieses Nadelöhr, kann Kontrolle auf den freien Seeweg ausüben. In diesem Ausmaß hat es das bisher noch nicht gegeben. Ein groß angelegter Cyberangriff, der Computersysteme weltweit getroffen hat. Von Krankenhäusern in Großbritannien bis zur Deutschen Bahn. Tausende von Behörden und Unternehmen lahmgelegt. Fast 100 Länder sind offenbar betroffen von einem Computervirus. Pessimisten erwarten, dass die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts global um bis zu 6 Grad Celsius ansteigt. Die Folgen wären Gletscher und Polarkappen schmelzen. Der Meeresspiegel steigt an. Ganze Inselgruppen und Landstriche werden dauerhaft geflutet. Aber nicht nur ländliche Gegenden sind davon bedroht, auch Städte wie London, Tokio oder New York könnten unter Wasser stehen. Methicillin-resistentes Staphylococcus aureus, besser bekannt als MRSA, ist eines der gefährlichsten Bakterien. Menschen, die sich damit infizieren, steht ein ungeahnter Leidensweg bevor. Was sind das für Leute? ExpertInnen, KatastrophenforscherInnen, MedizinerInnen, Computerfachleute, PhysikerInnen wie ich. Hier. Nach meiner Meinung ist das bedrohlichste Szenario für den Zusammenbruch unserer Zivilisation, dass es in Zukunft weiterhin um den Kampf um die natürlichen Ressourcen und unsere Lebensräume auf dem Planeten gehen wird. Wir Menschen müssen verstehen, und das lehrt uns ja in gewisser Weise auch der Coronavirus, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir vernetzt sind mit dem Leben auf der Erde, dass die Erde der einzige Planet ist, den wir haben. Und dass wir mit diesem Wissen ableiten, wie wir eigentlich leben müssen, welche Technologien wir uns leisten können und wie. Ach, ich weiß nicht. Ewig diese Cassandra-Rufe. Aber es nützt doch auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Meine Damen und Herren, die Premierministerin. Morgen. Guten Morgen, Madam. Ministerin. Morgen, Erika. Würde vielleicht einer von Ihnen die Fenster schließen? Soll denn so die Klimaanlage funktionieren? Sir, die Klimaanlage ist schon vor ein paar Tagen ausgefallen. Und so lässt man uns hier schmoren. Na, dann sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich hier wieder rauskommen. Gut. David, erklären Sie bitte das Verfahren. Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben alle den Bericht, den das Team von Professor Morgenstern im Auftrag der Regierung Ihrer Majestät verfasst hat, bekommen. Mhm. Ich hoffe mal, dass Sie zumindest das Management-Letter gelesen ja. haben. Ja, selbstverständlich. Das reicht ja auch. Gut. Professor Morgenstern wird noch einmal ganz kurz Ihre Kernthesen vorstellen. Sie haben dann die Gelegenheit, grundsätzliche Fragen zu stellen. Aber warum nicht dann sofort? Keine Diskussion, bitte. Keine genauen Details. Im Anschluss wird es darum gehen, die Thesen zu bewerten. Und zwar A, nach Eintrittswahrscheinlichkeit und B, nach Schweregrad. Und C, auf die Chancen für eine nationale Abwehrstrategie. Wir können einige der möglichen Katastrophen heute ausklammern, da sie national nicht abwendbar sind, beziehungsweise mögliche Maßnahmen, um sie abzufedern oder zu überleben, bereits eingeleitet sind. Entschuldige, Erika. Oh, ich meine Mrs. Erickson, Premierministerin. Was ist genau damit gemeint? Herr Verteidigungsminister, damit sind verschiedene Maßnahmen gemeint, mit denen wir bereits jetzt auf mögliche Szenarien reagieren könnten. Und das schon seit geraumer Zeit. Aber ich... Tom, wir werden dir und dem Polizeichef das nachher genauer erklären. Es gibt Dinge, die ihr heute zum ersten Mal erfahrt. So? Und da bin ich am wichtigsten Punkt. Niemand, absolut niemand, nicht einmal Ihre engsten Mitarbeiter dürfen von dieser Zusammenkunft erfahren. Sie hat quasi nicht stattgefunden. Ein falsches Wort, ein Mucks davon in der Öffentlichkeit und es würde sofort eine Panik ausbrechen mit ungeahnten Folgen. Unsere politischen Gegner würden sich die Hände reiben, was noch viel schlimmer wäre. Ich glaube, die Situation ist zu ernst, um damit Scherze zu treiben. Verzeihung, Frau Premierministerin. Ich verstehe immer noch nicht. Warte doch mal ab, Tom. Bin doch auch nicht schlau. Frau Professorin Morgenstern, bitte erläutern Sie Ihre These in diesem Kreis. Premierministerin Erickson, meine Herren und Damen. Wie Sie wissen, erhielt ich den Auftrag, Katastrophenszenarien zu prognostizieren, die geeignet sein könnten, das Leben unserer Nation und der Welt nachhaltig zu gefährden. Und wenn nicht das, dann zumindest unseren gegenwärtigen Wohlstand und Lebensstandard so nachhaltig beeinträchtigen könnten, dass der Fortbestand unserer Zivilisation nicht länger gesichert wäre. Wir haben als Basis unseres Auftrages uns zunächst mit Experten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten, um ein möglichst diversifiziertes Bild von allen möglichen allgemeinen Problemen zu bekommen, die im schlimmsten Fall geeignet sein könnten, sich zu einer solchen Katastrophe zu entwickeln. Ich möchte Ihnen dazu noch ein paar weitere dieser Aussagen vorspielen. Sie erhalten die entsprechenden Aufzeichnungen nach dieser Sitzung als Ergänzung zu Ihren Unterlagen. Die kritischen Infrastrukturen sind sehr gefährdet, neuerdings, weil halt die militärischen Hacker, die jetzt im Visier haben, da gibt es eine Reihe von Szenarien, wie man solche Infrastrukturangriffe nutzen kann, als Ablenkung oder aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, die sind ganz intensiv vernetzt, teilweise werden sehr zentral gesteuert. Gute Hacker kommen da jederzeit rein und können da alle möglichen Sabotageakte ausführen. Ein Worst-Case-Szenario für einen militärischen Hackerangriff ist natürlich ein weitflächiger Sabotageakt an Infrastrukturen. Also wenn zum Beispiel die Strominfrastruktur komplett ausgeschaltet wird und auch so ausgeschaltet wird, dass man sie über 2-3 Wochen nicht anbekommt, was technisch durchaus möglich ist, dann gibt es ein riesiges Problem, denn die Notversorgungsmaßnahmen reichen alle nur für 24 Stunden. Danach gibt es kein Wasser mehr, keine Lebensmittelversorgung mehr. Die Krisenmanagementsysteme fallen dann nach und nach aus und dann hat man 3 Wochen mindestens, in denen man nicht weiß, wie man die Bevölkerung versorgen soll. Also für mich ist das bedrohlichste Szenario für einen möglichen Zusammenbruch unserer Zivilisation, dass wir die Informationsdifferenz im Netz und in der Gesellschaft nicht wieder in den Griff kriegen. Also dass es keine gemeinsame Wahrheit gibt und somit auch keine gemeinsame Zukunft, hinter der wir uns vereinen können und für die wir kämpfen können. Die Folgen in so einem Szenario wären, dass wir, wenn eine Krise auf uns zukommt, und es werden noch viele Krisen auf uns zukommen, so lange damit beschäftigt sind, unsere gesamtgesellschaftliche Wahrheit auszurichten, dass wir die Krise nicht mehr in den Griff bekommen. Also zur Konsequenz hat es eigentlich, dass wir extrem krisenunresilient werden und das wäre sehr schlecht. Die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind eigentlich solche, dass wir endlich akzeptieren, dass die Probleme der Zukunft global und digital sein werden und somit eine Institution schaffen, so wie eine Digital-UN, die Spielregeln festsetzt, mit denen wir dann in Richtung Zukunft gehen können in unserem gesellschaftlichen Diskurs. Auf dieser Basis, weiteren Veröffentlichungen, eigenen Analysen und ergänzenden, von uns initiierten Forschungen, haben wir 4 mögliche Szenarien entwickelt. Aufgabe war es nicht, Gegenmaßnahmen im klassischen Sinne aufzuzeigen, sondern Folgen zu bestimmen, um daraus Handlungsempfehlungen überhaupt für ein Überleben ableitbar zu machen. Moment. Herr Verteidigungsminister? Wieso keine Gegenmaßnahmen? Das verstehe ich schon wieder nicht. Bitte, Tom, sei doch einfach mal still. Aber er hat doch recht. Ich kann Ihre Frage verstehen, Mr. Howe, und will sie auch beantworten. Es handelt sich um Szenarien, die, so sie eintreten... Oder schon eingetreten sind, wie zum Beispiel der Klimawandel. Richtig, Mrs. Cook. Die nicht mehr als Ganzes revidiert, sondern nur noch bewältigt werden können. Eben hieß es keine Zwischenfragen. Und wir wollten schnell machen. Oh, es ist wirklich bullenheiß hier drin. Gut, ich fasse kurz zusammen, Frau Professor. Ihre ersten Thesen beschäftigen sich mit dem Klimawandel. Ereignissen, die den Klimawandel beschleunigen können, wie der Ausbruch eines Supervulkans oder der Einschlag eines Asteroiden sowie einem Atomkrieg, nicht wahr? Ja. Und wir wissen alle, dass der Klimawandel ein schleichender Prozess ist, auf den wir in bestimmter Weise noch reagieren können. Aber bei den 3 anderen Szenarien könnten wir das nicht. Ja. Gut, aber da haben wir schon in den 2 Fachgruppen, die der Geheimdienst eingerichtet hat, einiges erarbeitet. Sandra? Die Pandora-Planungen sind kurz vor dem Abschluss. Hä, was? Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass der Bau der Schutzanlagen und die Bevorratung unvorstellbare Summen verschlingen werden. Ganz abgesehen von der Frage, wie wir die Auswahl der Menschen, die die Zugangsberechtigung bekommen sollen, gestalten wollen. Pandora-Planung? Die Büchse der Pandora. Nie gehört? Griechische Sage. Nein, nie. Schluss jetzt. Sandra, fahren Sie bitte fort. Auch das Projekt Arche ist aufgesetzt. Arche? Jetzt wird's biblisch. Tim, bitte. Aber dafür haben wir hoffentlich noch Zeit. Ich nehme einmal an, Sie gehen von den pessimistischeren Prognosen aus, was den Anstieg des Meeresspiegels betrifft? Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon Rückzugsgebiete im Inneren des Landes und bestimmte neue Deichlinien identifiziert. Das sollte sich mit den notwendigen Umsiedlungen in den nächsten Jahrzehnten bewältigen lassen. Sofern uns die nächsten Wahlen nicht einen Strich durch die Rechnung machen und die Leute sich weigern, die Küstenstädte zu verlassen. Das ist ein anderes Kapitel. Aber ein ganz entscheidendes. Frau Professor, bitte. Sie haben aber noch 2 andere Katastrophenszenarien prognostiziert, über die ich inzwischen auch länger nachdenken konnte. Und die finde ich ehrlich gesagt fast noch beunruhigender. Ja, das sind sie leider auch. Ein kleines Beispiel aus der jüngeren Zeit vorweg. Sie gestatten, Frau Premierministerin? Bitte. Ende 2019 kam es in Deutschland erst an der Universität Gießen, dann in den Städten Frankfurt am Main und Bad Homburg zu einem kompletten Ausfall des universitären bzw. städtischen Digitalnetzes. Verglichen mit unseren Szenarien absolute Petitessen. Aber in Frankfurt musste die Polizei innerhalb kürzester Zeit wegen Tumulten in den Verkehrszulassungsstellen einschreiten. Nur weil die Leute ihre Fahrzeuge nicht mehr anmelden konnten. Das ist wohl typisch deutsch. Gut, man bedenke einfach, dass eine vergleichsweise so kleine Irritation schon zu Polizeieinsätzen geführt hat. Frau Professor, würden Sie bitte zum Kern der Sache kommen? Bevor wir alle durchgegart sind. Unsere beiden Hauptszenarien betreffen erstens den kompletten Ausfall der Computertechnologie infolge eines Cyberwar durch Sonnenaktivität oder durch einen unkontrollierbaren Computervirus. Das zweite Szenario betrifft eine pandemische Ausbreitung von Viren, Bakterien oder Keimen. Dafür haben wir aber moderne Arzneimittel. Richtig, tatsächlich stehen uns heute hochwirksame Antibiotika zum Beispiel zur Verfügung, aber sie haben unsere Gegner nicht schwächer gemacht, sondern stärker, weil wir mit ihnen so fahrlässig umgehen. Multiresistente und höchst gefährliche Bakterien und Keime sind die Folge. Darf ich des Weiteren daran erinnern, dass zwischen 1918 und 1920, also in nur 2 Jahren, meine Herren und Damen, die spanische Grippe 50 Millionen Todesopfer weltweit forderte? Die spanische Grippe ist gegen eine heute mögliche Pandemie nichts als eine kleine Erkältungswelle. Wie schwierig eine Eindämmung gerade jetzt ist, hat der SARS-CoV-2-Erreger erst kürzlich gezeigt. Auch wenn die Menschheit dabei recht glimpflich davongekommen ist, möchten wir uns die Konsequenzen bei einem aggressiveren Virus lieber nicht vorstellen. Doch dazu später. Zum ersten Szenario. Unsere Gesellschaft hat inzwischen ein Niveau an Differenziertheit erreicht, das uns auf ganz besondere Weise für einen Kollaps anfällig macht. Ein länger andauerndes, allgemeines Versagen der Computertechnologie würde vor allem im städtischen Raum binnen von nur 24 Stunden zu gravierenden Engpässen der Versorgung führen. Der Geldverkehr würde zusammenbrechen, das Kommunikations- und Informationswesen nicht mehr funktionieren. Panikkäufe, Massenexodus und Schlimmeres wären die Folgen. Können Sie uns das etwas genauer erklären, Frau Professor? Ja. Vor noch nicht einmal 30 Jahren, meine Herren und Damen, besaß jeder durchschnittliche Haushalt in England Vorräte, die für ungefähr 5 Tage bis 2 Wochen im Durchschnitt reichten. Heute sind wir gewöhnt, alles just in time zu kaufen. Stores und Supermärkte haben keine Lagerhaltung mehr. Zusätzlich gäbe es auch ein Chaos in den Behörden. Mitarbeiter kämen nicht an ihren Arbeitsplatz. Der Ausfall der Mobilitätslenkungssysteme würde zu einem Chaos auf den Straßen führen. Brände, Unfälle, Plünderungen könnten gar nicht erst gemeldet werden. Der letzte Satz dieses Protokolls hat mich in seiner Konsequenz besonders erschüttert. Die Warnung der Geschichte lautet, alle Zivilisationen halten sich für unverwundbar. Aber dem ist leider nicht. Furchtbar. Sie haben ihren Untergang genau kommen sehen und haben doch nichts mehr dagegen unternehmen können. Furchtbar. Hochwürden. Moment, Mrs. Barth. Hochwürden. Ich bin gleich soweit. Ich habe euch das Frühstück gerichtet. Sie können jetzt auch gerne reinkommen. Ach, Sie haben wieder nicht geschlafen. Nein. Was wollt ihr noch? Ich habe eine dringende Bitte an euch. Sprecht. Gerade ist George Revel zu mir gekommen. Ihr habt ihn gestern beim Leichenschmaus kennengelernt. Und? Sein Sohn John ist in der Nacht wieder Vater geworden. Ein armes, kleines Würmchen. Es wird den Tag nicht überleben. Sie haben schon eins verloren. Könntet ihr wohl? Selbstverständlich. Sie leben auf dem Schweinehof, hier gleich hinter der Kirche, den Abhang hinunter. George wartet vor dem Haus. Er wird euch führen. Die da leben, sind die Ärmsten der Armen hier in der Gegend. Schweine und Ziegenhirten. Manche verdingen sich auch im Steinbruch von Mr. Hancock. Zum Weber reicht es nicht. Ist gut. Ich gehe sofort. Danke. Danke, dass Sie mitkommen, Hochwürden. Aber das ist doch selbstverständlich. Hier entlang. Folgt mir. Wir müssen uns beeilen. Da seid ihr endlich. Eilt euch. Schwester Mercy. Ach, George, was für ein Unglück. Was für ein schreckliches Unglück. Wenigstens ist der Priester jetzt hier. Kommt, wir sollten uns beeilen. Ja. Jetzt wird es etwas matschig. Aber mit einem kleinen Sprung könnt ihr den Absatz dort erreichen. Wo? Dahin? Das ist aber ein ganz schöner Sprung. Es gibt aber leider keinen anderen Weg, die Jauchepfütze hier zu überwinden. Was für ein Gestank. Was denkt ihr, wo ihr seid, Hochwürden? Das ist der Schweinehof der Gemeinde. Gebt mir eure Hand, Hochwürden. Und nun springt. Das war knapp. Hier können auch unmöglich Menschen leben. Ja, und wo bitte sollen sie sonst leben, Herr? Kommt hier hinein. John, der Priester ist da. Gelobt sei der Herr. Wir kommen gerade noch rechtzeitig. Mein Mitgefühl, mein Sohn. Hannah. Ja. Hannah, der Priester ist da. War Lacey. Was sagst du? Lacey. Nein, nicht wahr, Lacey. Wie war doch gleich euer Name, Hochwürden? Ich bin Priester Christopher Fairfax. Nehmt euer Kind, damit ich es taufen und ihm die Sakramente spenden kann. Beeilt euch, Herr. Wie soll sie heißen? Judith Elizabeth. Nicht wahr, Hannah? Ja. Gut. Gebt mir Wasser. Judith Elizabeth, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Kniet nieder. Allbarmherziger Vater, wir sagen dir Dank, dass du in deiner Gnade Judith Elizabeth zu deinem eigenen Kinde angenommen und es deiner heiligen Kirche einverleibt hast. Und wir bitten dich demütig, lass es dereinst am Tage der Auferstehung teilhaben an deinem ewigen Reich im Namen deines auferstandenen Sohnes, Jesum Christum, unseren Herrn. Amen. Amen. Sie ist tot. Nicht wahr? Ja, ich glaube. Aber wir waren rechtzeitig da. Oh Gott. Oh Gott. Gib mir die Kleinen, John. Oh Gott. George. Ja? Bring Hochwürden zurück. Ich bleibe hier bei Hannah und John. Verlasst euch auf mich. Kommt, Herr. Ich bringe euch zurück. Diese Zustände sind untragbar. Ich werde in Exeter darüber berichten. Hier muss geholfen werden. Ach, Herr, das nützt doch nichts. Wie oft haben wir schon Boten zum Bischof gesandt? Vergebens. Wisst ihr, ich kenne die Armenviertel von Exeter. Die sind wahrlich erschütternd. Aber sie sind nichts gegen diese Armut in dieser stummen, abgeschiedenen Landschaft hier draußen. Meint ihr? Hier helfen keine Sonntagspredigten. Hier braucht es konkrete Unterstützung. Ach. Im Ernst? Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht einmal das Gebetsbuch brauchtet. Könnt ihr das alles auswendig? Ich musste schon oft genug die Sakramente spenden. Ja, leider. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja auch die Strafe. Die Strafe dafür, dass sich unsere Vorfahren von Gott abgewandt haben. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht braucht es das ja, damit wir uns wieder der Allmacht Gottes bewusst werden. Der Allmacht? Oh, entschuldigt. Bitte so. So habe ich das nicht gemeint. Na, schon gut, Herr. Ich verstehe euch schon. Vielleicht nimmt euch das ja sogar mehr mit als mich. Wisst ihr, ich habe allein 3 Söhne im letzten Krieg gegen das Nordkalifat verloren. Sie wurden gefangen und enthauptet. Von meinen Kindern lebt nur noch John. Und wer weiß, was Gott mir noch weiter bestimmt hat. Bitte, nochmal. Ich habe das eben nicht persönlich gemeint. Wisst ihr, Pfarrer Lacey, also der hat uns gesagt, dass das mit der Strafe, der Armut, dem Sterben, dem Fieber, dem Krieg, dass das so nicht stimme. Also, dass das nicht Gottes Wille sei, sondern nur der Kirche. Moment, was hat er gesagt? Ja, vielleicht habe ich das ja auch nur falsch verstanden. Ich will auch nichts sagen, denn Pfarrer Lacey war ein gottesfürchtiger Mensch. Oh ja, das war er, so wie ich George Revel heiße. Gleichwohl, könnt ihr noch einmal sagen, was der Pfarrer gesagt hat? Herr, wir sind da. Ich danke euch, Hochwürden. Ich danke euch sehr. Moment. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe es sicher falsch verstanden. Aber... Gott zum Gruße und reitet bald heim. Hier ist nicht der richtige Ort für euch, Hochwürden. Was hat er gesagt? Oh. Wo er recht hat, da hat er recht, dieser George Revel. Ihr solltet bald abreisen, Hochwürden, bevor es wieder zu spät ist. Meine Männer haben die Straße freigeräumt. Captain Hancock, das ist eine gute Nachricht. Gerade nach diesem Morgen. Hab schon gehört. Der arme John. Die Situation ist grausam dort. Die Tiere wohnen mit den Menschen unter einem Dach. Der Gestank ist unerträglich. Sie leben buchstäblich im Kot. Und das erhält sie auch am Leben, Hochwürden. Denn sie hätten im Winter nichts zum Heizen. So wärmen die Schweine die Hütten. Das ist aber doch unzumutbar. Sagt die Bibel nicht, selig sind die Armen, denn ihrer wird sein das Himmelreich. Niemals lässt sich dieses Elend durch die Bibel rechtfertigen, Captain Hancock. Niemals. Außerdem heißt es, die Armen im Geiste. Nun, ihr seid der Mann der Kirche. Aber das mit der Bibel, das hat der alte Lacey auch so gesagt. Wann reist ihr denn ab? Ich kann euch gerne begleiten. Danke, aber das ist nicht nötig, dass ihr euch solche Mühe macht. Keine Mühe, liegt auf dem Weg. Mit einem kleinen Umweg könnte ich euch sogar meine Mühle zeigen. Und das Herrenhaus. Ich dachte, ihr seid Offizier, Captain Hancock. War ich, junger Mann, war ich. Heute bin ich Mühlenbesitzer und ein Mann des Webstuhls. 50 Arbeiter an meinen Webstühlen. Feineres Tuch findet ihr im ganzen County nicht. Und die Steinbrüche. Schaut es euch an. Ich bestehe darauf. Verlockendes Angebot, Sir, wirklich. Aber ich habe zunächst hier noch einiges zu erledigen. Na, jeder nach seiner Nase. An eurer Stelle würde ich mir diesmal allerdings nicht so viel Zeit lassen, wenn ihr es denn vor der Sperrstunde noch bis Exford schaffen wollt. Die Sheriffs in der Gegend kennen kein Pardon. Ja, ich weiß. Sure, ihr wisst. Hochwürden, ihr seid schon zurück? Dann ist... Ja, aber ich kam gerade noch rechtzeitig. Na dann, euch einen guten Tag noch. Und danke für eure Gastfreundschaft, Agnes. Gern geschehen, Captain. Der Mann scheint ja ziemlich in Eile zu sein. John Hancock wurde in Eile geboren, er lebt in Eile und er wird auch in Eile sterben. Rose, was stehst du hier herum und hältst Maul auf den Pfeil? Hol das Geschirr aus der Kirchenscheune und wasch es ab. Hochwürden, ihr werdet jetzt sicher euer Frühstück wollen, nicht wahr? Ja, ich kann einen gewissen Hunger nicht verhehlen. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Als ob es an diesem Tag schon genug Überraschungen gab. Wartet's ab. Nein. Doch. Wo habt ihr die gefunden? Nicht ich, Rose. Sie waren im Stall versteckt. Rose hat wohl den alten Pfarrer beobachtet, wie er sie dort verborgen hat. Im Stall? Das ist merkwürdig. Naja, in den letzten Wochen hat der Pfarrer öfter etwas von Strauchdieben und Halunken gemurmelt, die sich hier in der Gegend herumtreiben würden und die er auf seinen Wanderungen durch das Tal gesehen haben will. Und in der Tat, auch ich habe mehrfach einen Mann beobachtet, den ich nicht kannte und der sich in der Nähe hier der Kirche und des Pfarrhauses herumgedrückt hat. Der Krakeler vom Trauergottesdienst? Nein, der war das nicht. Da bin ich mir sicher. Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben, Mrs. Budd? Nicht wirklich. Er trug so einen langen, alten Mantel, aber den tragen hier sehr viele Menschen. Ich glaube, er zog das linke Bein etwas nach, doch genau weiß ich das auch nicht zu sagen. Aber Pfarrer Lacey war immerhin so beunruhigt, dass er alle Schlösser hat austauschen lassen. Ich habe mich schon gewundert, warum überall die neuen Schlösser hängen. Ja, das war auch erst vor wenigen Wochen. Aber er hat euch gegenüber nichts Konkretes erwähnt? Ich meine, ob und wovor er Angst hat? Nein. Habt ihr diese Bücher hier schon einmal gesehen? Ja, in der Sakristei. Der Pfarrer sagte, sie seien sehr wertvoll. Und sind sie das? Sie scheinen sehr alt zu sein. Die Ledereinbände sind schon ganz brüchig. Die Eintragungen hier alle noch lange vor der Apokalypse. Meine Güte, wie alt sind diese Bücher denn? Schaut einmal hier. Ich kann noch nicht richtig lesen, Hochwürden. Das ist Latein, so wie es ganz früher vor unendlich langer Zeit im Gebrauch war. Unser Latein von heute, also das, was wir in der Kirche zuweilen sprechen, unterscheidet sich davon. Und was steht da? Eintragung, Taufregister, Sterberegister, Eheschließung, besondere Anlässe wie goldene Hochzeiten oder Schenkungen oder dergleichen. Es ist eine Chronik der Pfarrei Ericott St. George. Aber warum ist die so wertvoll und interessant? Mrs. Budd, ich muss euch noch einmal fragen und ihr müsst mir die Wahrheit sagen, in eurem eigenen Interesse. Was hat euch der Pfarrer erzählt über seine Forschung? Was hat er gesagt? Ich kann mich nicht so genau erinnern. Mrs. Budd, es ist überaus wichtig, dass ihr euch erinnert, genau erinnert. Warum? Ich muss genau wissen, was der alte Pfarrer schon alles in Erfahrung gebracht hat und mit wem er vielleicht in Kontakt stand. Denn wenn ich alles, was ich hier gehört und gesehen habe, zusammensetze, wenn ich mich an die Wunden in seinem Gesicht erinnere, an den Auftritt des Unbekannten in der Kirche, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob da nicht doch etwas dran ist und der Pfarrer eben tatsächlich keinen Unfall gehabt hat. Himmel. Und dann kann es des Weiteren sein, sein, dass ihr und Rose hier auch in Gefahr seid. In Gefahr? So oder so ist eure Lage jetzt kompliziert. Denn sollte euch keine Gefahr von denen drohen, die hinter den Büchern her waren, so werden als nächstes die Vertreter des Gesetzes hier unangenehme Fragen stellen und wir wollen hoffen, dass sie es bei simplen Fragen belassen. Ihr meint... Versteht ihr nun, in welcher Situation ihr euch befindet und mit euch das ganze Dorf? Oh Gott. Also, sagt es mir nun. Kann ich euch denn trauen? Nachher werdet ihr dem Bischof etwas erzählen, denn warum solltet gerade ihr uns helfen? Ihr müsst mir einfach trauen, weil euch gar nichts anderes übrig bleibt. Und was mich angeht, macht euch keine Sorgen. Ich bin zwar jung, aber ich weiß, was ich tue. Und ich tue das, weil ich schon zu viel gesehen habe. Gut. Also, der Pfarrer hat mehrfach einmal auch in der Kirche in einer Predigt gesagt, dass das Elend nicht Gottes Wille sei. Es sei auch keine Strafe für die Gottlosigkeit der Menschen vor der Apokalypse. Zwar habe das Elend mit der Apokalypse begonnen, aber wenn man die richtigen Lehren aus ihr gezogen hätte, dann würden wir nicht in so einem Elend leben. Ihr wisst, dass solche Gedanken Ketzerei sind. Wusste ich doch, dass ich euch nicht trauen kann. Nein, nein, Mrs. Butt, das meine ich nicht. Ihr dürft nur vor niemanden, hört ihr? Vor niemanden dergleichen sagen oder wiederholen. Was noch? Kurz danach kam dieser seltsame Mann in unser Dorf, von dem einige hier sagen, er sei ein verkleideter Priester gewesen, ein Spion. Er blieb einige Tage und sprach wohl auch mit dem Pfarrer. Wie lange ist das her? Ein Jahr vielleicht. Gut, fällt euch noch etwas ein? Ja, Hochwürden. Er sagte erst kürzlich, in diesen alten Büchern liege der Schlüssel. Deswegen seien sie so wertvoll. Man müsse nur alles richtig lesen und erkennen und man müsse zum Beispiel die Jahre vor der Apokalypse mit heute vergleichen. Dann sollten wir genau das jetzt tun. Vielleicht finden wir ja, was er meinte. Und ihr Frühstück? Hochwürden? Später, das hat Zeit. Hier. Nehmen wir mal diese Jahre. 1957 und 1958. 1900? Das ist die Zeitrechnung vor der Apokalypse. Ja, natürlich. Interessant, sehr interessant. Tja, das ist wirklich bemerkenswert. Ja, was ist denn? Könnt ihr das nicht sagen? Moment, Moment. Erst doch der Vergleich. Hier, die letzten Jahre. Das ist sicher Pfarrer Lacys Schrift, oder? Schaut mal. Ja, ja, das ist seine Schrift. Er hat also die Bücher selbst geführt. Ja, das erklärt immer mehr. Er muss sich damit ausführlich beschäftigt haben. Aber sie waren immer in der Sakristei. Seid ihr da ganz sicher? Ja, ganz sicher. Aber... Was aber? Er hat sich oft in die Kirche zurückgezogen, um zu beten und mit Gott Zwiesprache zu halten, behauptete er zumindest. Doch dann konnte er genauso gut in der Sakristei gewesen sein und die Bücher studiert haben oder sogar Besucher empfangen, ohne dass ihr es gemerkt hättet, nicht wahr? Ihr sagt es, Hochwürden. Und besonders oft war er in den Stunden zwischen dem ersten und zweiten Schlaf dort. Hier, schaut euch das an. Er hat es sowohl in dem alten wie in dem neuen Buch markiert. In den Jahren 1957 und 1958 gab es 8 Geburten. 6 Hochzeiten, 3 silberne, 4 goldene Hochzeiten und genau 3 Todesfälle. Die Verstorbenen waren 78, 69 und 84 Jahre alt. Und einer von ihnen war wohl das Opfer eines Unfalls. Und was heißt das? Ich gehe nicht davon aus, dass damals weniger Menschen als heute in Attica St. George gelebt haben. Eher umgekehrt, also weitaus mehr. Trotzdem hat Pfarrer Lacy allein für das vorletzte Jahr 16 Geburten verzeichnet. Davon aber 12 Totgeburten. Keine silberne, keine goldene Hochzeit und nur eine normale. Das muss Peter Schäffer gewesen sein, mit seiner Susan. Richtig, steht hier. Ja, und es gab alleine 22 Todesfälle. Und alle waren zwischen 30 und 50 Jahre alt. Das war das Jahr nach dem Fieber, da war es auch noch schlimm. Seht ihr? Aber vor der Apokalypse, da wurden die Menschen über 80 Jahre alt. Und es gab kein Fieber, keine Totgeburten. Das hat er herausgefunden. Und darüber hat er nachgedacht und seine Schlüsse gezogen. Soll das heißen, in der Zeit vor der Apokalypse ging es den Menschen hier besser? Sie und ihre Brüder behaupten doch immer das Gegenteil. Das ist nicht so einfach. Den Seelen der Menschen ging es in der Zeit der Gottlosigkeit sicher nicht besser. Und ihr wisst doch, dass unser Heil nicht auf Erden, sondern in der Ewigkeit liegt. Warum hat der Pfarrer dann aber so etwas gesagt und diese Sachen studiert? Ja. Das wüsste ich auch gerne. Mrs. Butt, seid ihr einverstanden damit, wenn ich doch noch ein wenig bleibe? Ich weiß nicht recht. Wie? Bitte versteht mich nicht falsch, Hochwürden, aber seit ihr hier seid, ist so viel Unordnung in dieses Haus gekommen. Und ihr wollt ja auch gar nicht der neue Pfarrer werden und euch der armen Rose und meiner annehmen. Gewiss, das verstehe ich, Mrs. Butt. Aber es wären wirklich nur einige wenige Tage. Bis zum nächsten Sonntag vielleicht. Da könnte ich auch die Messe lesen und die Kommunion spenden. Das könnt ihr der Gemeinde eigentlich nicht vorenthalten, oder? Ja, gewiss, das stimmt. Hochwürden, aber ich bitte euch wirklich sehr herzlich, uns mit weiterer Unordnung zu verschonen. Achtet unsere Trauer. Diese Geschichten um Pfarrer Lacey machen mich sehr betroffen. Die regen mich auf. Oh, das verspreche ich euch, Mrs. Bart. Soweit es möglich ist. Schafft gleich die Bücher in das Arbeitszimmer. Ich will sie mir nachher weiter anschauen. Gut. Ich rufe Rose. Sie soll mir bitte eine der Tauben aus dem Stall mitbringen, denn ich will schnell einen Brief an meinen Bischof senden. Was? Habt keine Sorge, eine reine Formalität. Ich will ihm nur mitteilen, dass ich länger bleibe. Und jetzt will ich doch gleich was essen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Das sagt der da harte Schafe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge war, euch getötet worden ist, da wo der Satan wohnt. Ettiquette St. George, 10. April 1468. Euer Exzellenz, hochehrwürdigster Bischof, im Namen Gottes, ich habe den mir anvertrauten Auftrag ausgeführt und gestern die Beisetzung von Pfarrer Thomas Lacey vollzogen. Unglückliche Wetterumstände hinderten mich jedoch an einer sofortigen Heimkehr. Außerdem sind hier seelsorgerische Pflichten zu verrichten und die Gemeinde fragt nach christlichem Beistand. Und deshalb gedenke ich, am Sonntag die heilige Messe zu lesen und die Kommunion zu spenden und erst danach zurückzukehren. Ich vertraue darauf, dass dieses Vorgehen Euer Exzellenz Zustimmung findet. Ich verbleibe... Ja, kannst du dir sparen. Was hältst du davon? Schwierig. Schwierig? Na, das ist ja wohl das Mindeste. Schwierig. Dass ich nicht lache. Was ist, wenn er sie gefunden hat? Das meine ich ja. Warum bleibt er sonst da? Ettiquette St. George, nicht auszudenken. Es ist wirklich das gottverlassenste, dreckigste, schmutzigste und elendste Nest in der ganzen Diözese. Aber warum hast du denn ausgerechnet dort? Himmel! Deswegen war es ja als Versteck so gut geeignet. Was, wenn er die Sammlung von Lacey entdeckt und in den Büchern gelesen hat? Wenn er sich nicht mehr selbst diszipliniert, wenn er seine Freiheit allzu frei auslegt, wenn er womöglich darüber mit anderen spricht? Na, dann schnappen wir sie uns. Da draußen gibt es mächtige Kräfte, an die auch ich nicht so einfach rankomme. Diesen Captain Hancock zum Beispiel. Warum haben wir den eigentlich nicht längst beseitigt? Clifford. Die ganze Tuchindustrie von Wessex County ging dann den Bach runter. Der einzig wirklich profitable Wirtschaftszweig in dieser Gegend. Cumberland würde frohlocken und sich die Hände reiben. Stimmt. Aber was wollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten und können nur beten, dass er die Sammlung und die Bücher nicht entdeckt und wenn, dann unangetastet gelassen hat. Wenn man bedenkt, was Lacey alles besessen hat. Ja, es heißt, er hätte sogar ein sogenanntes iPhone. Ja, sagte jedenfalls unser Mann. Ich habe noch nie eines in echt gesehen. Nein? Das kann doch nicht wahr sein, Clifford. Doch. Dann muss ich dich mal in den Preziosenschrein der Schatzkammer mitnehmen. Da habe ich mehrere. Sie wurden in der alten Zeit zur Kommunikation genutzt. Unvorstellbar. Ja. Übrigens, feine Sache das mit den Tauben. Cumberland war ganz blass vor Neid, als ich davon bei der letzten Synode berichtete. Ja. Früher hätten wir ewig und drei Tage auf solche Nachrichten gewartet. Heute haben wir sie ja fast in dem Moment, wo sie geschrieben werden. Na, Clifford. Wir wollen nicht übertreiben. Gut, aber doch sehr, sehr zeitnah. Oh, dieses Buch ist unglaublich schwer, Hochwürden. Ich kann es später holen, aber mehr als eins schaffe ich auch nicht, Mrs. Butt. Nein, lasst nur, ich bin es gewohnt, schwer zu tragen. Ich meinte nur, ich wusste nicht, dass Bücher so schwer sein können. Ja, diese sind wirklich ungewöhnlich schwer. Deswegen mag ich auch eigentlich nicht glauben, dass Pfarrer Lacey wirklich Angst gehabt hat, man könne sie stehlen. Überlegt mal, Wer sollte sie einfach des Nachts heimlich wegtragen? Das hätte ein wahrer Riese mit entsprechenden Kräften sein müssen. Da habt ihr recht, Hochwürden. Jetzt, wo ihr es sagt. Nein, Mrs. Budd. Ich glaube, es ist was ganz anderes gewesen. Aber was? Wer sollte sowas tun wollen? Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht jemand, der nicht wollte, dass man entdeckt, was hier drin steht. Habt ihr noch was gefunden? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin auf eine bemerkenswerte Eintragung gestoßen. Hat der Pfarrer euch gegenüber jemals von einer Familie oder einer Professorin Morgenstern gesprochen? Nein, niemals. Sicher? Ganz sicher. Warum fragt ihr? Ah, nichts. Ich meinte nur, mich an den Namen aus anderen Zusammenhängen zu erinnern und fand hier in dem Kirchenbuch aus den Zeiten der Apokalypse einen Eintrag. Hier, da steht unter der Rubrik Eheschließung Mr. Anwar Singh, Programmierer, Clerkenwell, London und Julia Morgenstern, die Siegnerin. Was sind das denn für Berufe? Das kann ich auch nicht genau sagen. Es hat etwas mit den Maschinen zu tun, mit denen die Menschen früher gearbeitet haben. Wisst ihr, diese flachen Kästen, die man aufklappen konnte und die so glänzende, spiegelnde Oberflächen hatten. Kennt ihr nicht? Nein. Man hat einige davon gefunden, besonders in den Ruinen rund um die Hauptstadt. Viele tragen das Symbol des Antichrist. Den angebissenen Apfel? Genau. Woher wisst ihr das? Der Pfarrer hat es mal erwähnt. Mrs. Budd, ich muss mich sehr wundern. Ihr solltet mir doch alles sagen. Ich dachte, das wäre nicht weiter wichtig. Alles ist wichtig. Der Herkunftsort dieser Miss Morgenstern wird mit Durston Court Lodge angegeben. Nein. Durston Court? Ja, genau. Durston Court. Aber ich wollte ja heute Nachmittag Lady Sarah sowieso einen Besuch abstatten. Vielleicht erfahre ich ja da mehr. Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Erster Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Christopher Fairfax, Max Mauf, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, Agnes Budd, Steffi Kühnert, John Hancock, Martin Brambach, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Erickson, Maria Hartmann, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke, Thomas Lacey, Felix von Manteuffel. In weiteren Rollen Tonio Arango, Kathleen Gablich, Sebastian Graf, Johanna Griebel, Mechthild Grossmann, Marlon Kittel, Christian Körner, Klaus Krückemeier, Katharina Matz, Wolfgang Michael, Henning Nören, Engelbert von Nordhausen, Gordon Piedesack, Lars Rudolf, Nina Vlaovic, Rainer Schöne, Timo Weißschnur. Und mit den Expertinnen und Experten Professor Dr. Ina Dankwar, Leiterin der Arbeitsgruppe Klimawandel, Ernährung und Gesundheit am Heidelberger Institut für Global Health, Universitätsklinikum Heidelberg. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven. Tristan Hawks, Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut Frankfurt und Wien. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann. Wenn man es zuspitzen müsste, dann würde ich sagen, dass es so wie schon in den vergangenen Jahrtausenden des Menschzeitalters wahrscheinlich um natürliche Ressourcen und die Lebensräume auf unserem Planeten gehen wird, die entscheidend dafür sein werden, ob und wie unsere Zivilisation weiter existieren wird. Wir sehen ja beispielsweise jetzt schon bestimmte Gebiete, die unbewohnbar werden, zum Beispiel durch den Anstieg des Meeresspiegels oder durch ausbleibende Regenfälle, dass im Prinzip gar nichts mehr angebaut werden kann in bestimmten Regionen unseres Planeten. Da stellt sich halt die Frage, wo und vor allen Dingen wie wollen dann diese Menschen in Zukunft leben, die bislang in diesen Regionen eigentlich ihre Heimat hatten. auch gehört für mich dazu, dass Millionen Menschen jeden Tag Hunger leiden und das ist schon lange ein globales Verteilungsproblem. Und in Zukunft werden bestimmte Wetterextreme oder Wetterschwankungen, also bei Regenfall und Temperatur, weiter für erhebliche Ernteeinbußen sorgen. Und mittlerweile weiß man auch, dass steigende Treibhausgasemissionen, die in der Atmosphäre existieren, lebenswichtige Nährstoffe in unserem Getreide und unserem Gemüse ausdünnen werden. Auch Wasser wird immer mehr zu einer knappen, wichtigen Ressource werden, sodass am Ende der Zugang zu Lebensraum und Nahrung über das Wohl oder Übel unserer Zivilisation entscheiden wird. Der Zusammenbruch der Stromversorgung wäre natürlich eine Katastrophe, vor allen Dingen in unseren Breitengraden, weil wir so stark darauf angewiesen sind. In den Teilen unserer Welt, wo es im Moment sowieso eine schlechte, konstante Energieversorgung gibt, werden die Menschen sicherlich leichter in der Lage sein, sich darauf einzustellen. Fürs Gesundheitssystem würde das bedeuten, dass natürlich sowas wie Intensivmedizin vollkommen undenkbar wäre, wenn es da nicht andere alternative Quellen gibt, die erschlossen werden können, um Stromversorgung wieder zu ermöglichen. Also wir verstehen ja jetzt schon sehr gut, welche Auswirkungen der Klimawandel, steigende Treibhausgasemissionen und dergleichen haben auf unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft, unsere Nahrungssysteme. Was wir bislang zu wenig tun und worauf wir uns mehr konzentrieren müssen in Zukunft, ist die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an die schon bestehenden Auswirkungen, weil wir wahrscheinlich mit der Eindämmung gar nicht schnell genug hinterherkommen werden. Das kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen angehen. Im Prinzip fängt es bei jedem persönlich an, schon im Kopf. Also wenn wir uns alle als Teil des Planeten begreifen und sozusagen die Erde als unser Wohnzimmer betrachten, dann würde es jedem Einzelnen wahrscheinlich auch leichter fallen, klimafreundlicher zu leben. Niemand würde ja seinen eigenen Unrat im Wohnzimmer abladen. Also die Frage ist, wie schaffen wir es, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, wenn auch unsere Felder, Weiden, Gewässer noch für nachfolgende Generationen da sein sollen, um sie ernähren zu können. Zusätzlich brauchen wir natürlich weiterhin technische Innovationen, aber eben auch einen politischen Rahmen, der uns einen Schubser in die richtige Richtung geben wird, zum Beispiel bei der Entscheidung im Supermarkt oder aber auch bei der Entscheidung für die Verkehrsmittel, die mich zur Arbeit ziehen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich eingestanden wird, dass wir diesem Problem gegenüberstehen und dass man es nicht verschieben kann, es zu lösen. Und wenn man sich dessen klar wird, jeder Einzelne, dass dann bei jeder Entscheidung der Schutz des Klimas oder die Rettung des Klimas immer ein Aspekt sein soll, der mitbedacht wird. Bei jeder politischen Entscheidung, bei jeder Konsumentenentscheidung, bei jeder wirtschaftlichen Entscheidung sollte man im Prinzip immer hinterfragen, welche Auswirkungen hätte das auf unser Klima und gibt es eine Alternative, mit der wir Besseres tun können. Mein Name ist Professor Dr. Ina Dankwa. Ich leite die Arbeitsgruppe Klimawandel, Ernährung und Gesundheit am Heidelberger Institut für Global Health am Universitätsklinikum Heidelberg. Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.